SWR 2 Hörspielstudio. Wir bringen heute als Ursendung das Hörspiel Die Staatsräte nach dem gleichnamigen Buch von Helmut Lehten. Im Zentrum stehen fiktive Gespräche zwischen den vier Granden der deutschen Elite: Wilhelm Furtwängler, Gustav Gründgens, Ferdinand Sauerbruch und Karl Schmidt zwischen 1936 und 1955. Eine knappe historische Einführung möchten wir dem Hörspiel voranstellen. Der Artikel 31 der preußischen Verfassung von 1920, also zur Zeit der Weimarer Republik, besagte: Zur Vertretung der Provinzen bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates wird ein Staatsrat gebildet. Seine Mitglieder wurden durch die Provinziallandtage gewählt. Diesem Staatsrat kam also eine ähnliche Funktion zu wie dem Bundesrat als Vertretung der Bundesländer in der heutigen Bundesrepublik. 1933, mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der anschließenden Machtergreifung der Nazis, wird dieser preußische Staatsrat zu einem Ehrenrat des NS-Regimes ohne politischen Einfluss umfunktioniert. Diese Institution war von Görings Gnaden abhängig, deren Präsident er selbst war. Ihm anzugehören erzeugte die Illusion von Teilhabe an den neuen Machtverhältnissen. Ihn abzuschaffen oder nicht mehr einzuberufen, bedeutete für die politische Entscheidungsfindung nichts. Neben NS-Parteigrößen verleiht Göring vier Männern der deutschen Elite diesen Titel, Männern, die schon in der Weimarer Republik berühmt waren. Sie dienen nun der neuen Ordnung. Ihre Karrieren enden nicht 1945. Der Jurist und Staatsrechtler Karl Schmidt gilt heute noch als Klassiker des politischen Denkens. Der Chirurg der Charité Ferdinand Sauerbruch ist heute noch Identifikationsfigur für Ärzte. Dazu der Theatermann Gustav Gründgens und der Dirigent Wilhelm Furtwängler. Ein Treffen der vier Herren zu einer locker vertrauten Gesprächsrunde ist nirgends dokumentiert. Der Kulturwissenschaftler und Essayist Helmut Lehten hat in seinem 2018 erschienenen Buch »Die Staatsräte« ihre Geschichte während der Nazizeit rekonstruiert. Zur Veranschaulichung hat Lehten die Herren zu mehreren fiktiven Gesprächsrunden sich treffen lassen, die den Kern der Hörspielfassung abgeben. Diese Gespräche siedelt Lehten in historischen Zeitfeldern an, die die Geschichte der Hitler-Diktatur spiegeln. 1936, nach den Olympischen Spielen in Berlin und der Entfernung aller Juden aus allen deutschen Ämtern. 1939, als der Hitler-Stalin-Pakt verhandelt wurde, kurz vor dem Polenfeldzug. Schließlich 1943 nach der Niederlage von Stalingrad und 1944 nach dem D-Day wie Hitler-Attentat. Das Hörspiel nimmt das Geistergespräch von 1955 in Düsseldorf, Sauerbruch ist bereits 1951 und Furtwängler 1954 gestorben, als szenische Rahmenhandlung. In Düsseldorf erinnern sich die Herren an die Zeit, als sie Staatsräte von Görings Gnaden und Teil der Kulturelite des Dritten Reiches waren. Daneben stehen Passagen, die wie mit Tonband aufgenommene Protokolle aus den Entnazifizierungsverhören wirken. Sie fragen, lieber Frau Karajan, wären Sie bereit, der Nachfolger Wilhelm Furtwänglers hier an der Spitze dieses philharmonischen Orchesters zu werden? Mit tausend Freuden, anders kann ich es nicht sein. Das Besatzungsregime ist damit beendet. Die Bundesrepublik Deutschland ist souverän. Gezeichnet Adenauer, Bundeskanzler. Sehen dem Eintritt der Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt einen Ausdruck der Notwendigkeit, den engen Nationalismus zu überwinden. Die Staatsräte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Helmut Lehten. Hörspielbearbeitung Frank Hertweg und Manfred Hess. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben den 14. Juni 1955. Also, ich empfinde es als Affront, ausgerechnet vom Schauspieler eingeladen zu werden, um in Gesellschaft über Scham nachzudenken. Und das auch noch in Düsseldorf. Die Fahrt von Plettenberg habe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen müssen. Und jetzt stehen wir hier im Foyer dieses Hotels in der Königsallee. Wo sich früher auch die Haute-Volée einfand. Er hat übrigens eine Suite gemietet. Was natürlich kein Äquivalent für Gutsesen ist. Wo bleibt denn... Hatte er da nicht für Masken plädiert, die den Menschen unangreifbar machen sollen? Nach 1945, daran dürften wir uns einig sein, war das Tragen von Schammasken ein adäquates Mittel. Nicht zuletzt auch beim Karajan. Wo bleibt denn Sauerbruch, dieser Poltergeist? Ich bin gestorben, Furtwängler. Und zwar schon vor 4 Jahren. Gerüchte über meine Entlassung aus der Charité, meine Herren, dürften Sie erreicht haben. Schwere Kunstfehler seien mir unterlaufen. Diagnose: Hirnsklerose. Nach der Entlassung hieß es, ich hätte in meiner Wohnung weiter operiert. Als mir die Landesregierung Operationen in Privaträumen untersagte, habe ich diese Schafsköpfe gerufen. Am schlimmsten sei gewesen, so ein enger Bekannter, dass ich ohne Rücksicht auf die angegebenen Beschwerden einfach losgeschnitten hätte. Rünkens kommt. Irgendwo losgeschnitten. Mit einer weißen Brille kommt er daher. Das gibt ihm was Professorales. Das ist grotesk. Willkommen zum Gespräch, meine Herren. Nach so vielen Jahren. Auf unser Wohl, meine Herren. Der Champagner ist genau richtig. Meine Etüden über die Scham möchte ich auch deshalb beginnen mit dem Satz: Der Mensch hat ein Recht, sich zu verhüllen. Gegen die Masken der Scham dürfte niemand etwas einzuwenden haben, auch Sie nicht, Schmidt. Ich? Nein, wieso? Dieser Imperativ hat seine Dienste einwandfrei geleistet. Vor allem bei der Entnazifizierung. Sauerbruch, Sie? Aus chirurgischer Sicht ist dieser Satz ein klassischer, sauberer Schnitt. Der Mensch hat ein Recht, sich zu verhüllen. Doch, ja, nichts dagegen einzuwenden. Hat den echten und wahren Blick auf Musik und Künstler nicht verstellt. Grünkens, Sie verknüpfen ihn mit der Scham, mit Schammasken. Schamgefühle sind mir natürlich aus früheren Jahren vertraut. Peinlich waren mir Faulheit und sexuelle Obsession. Die lassen sich leicht verdrängen. Ich könnte mir vorstellen, bestürzt gewesen zu sein, als mein jüdischer Freund Fritz Eisler oder Franz Blei, dieser wunderbare Dichter, wenn die mich 1933 gesehen hätten, wie ich im Kreis rheinischer Gauleiter das Horst-Wessel-Lied mitgrölte. Mehr als peinlich. Schmidt war schon, als bekannt wurde, dass sie kurz nach dem Röhmputsch 1934 durch die Lande gezogen sind, um als Wanderprediger an der Seite Hans Franks, des sogenannten Schlechters von Polen, die Säuberung der Justiz von jüdischen Elementen zu beschleunigen. In diesen Fällen ist, war und wird mir jede Verdrängung recht sein. Ja, der Mensch. Er ist für den Blick des Bemerktwerdens so empfindlich wie die fotografische Platte für das Licht. Wir halten uns psychisch für komplex und politisch für souverän. Da ist es schwer erträglich, wenn andere uns als ein von rohen Impulsen gesteuertes Triebwesen erkennen. Gott sei Dank ist der Mensch ein Verdränger. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu vergessen, wenn er tatkräftig handeln will. Bei Beethoven, dem tauben Beethoven. Denn Scham macht bekanntlich bewegungsunfähig. Ja, ganz in meinem Sinne. Scham als Maske bietet einen ungeheuren Vorteil. Man tut so, als ob man schuldig sei, zerknirscht. Eine von Scham bestürzte Kreatur. Dabei verhüllt diese Maske nur die absolute Gleichgültigkeit. Ist nur eine von vielen möglichen Posen. Hätte man sich demaskiert, entschleiert, wäre das Geheimnis zerstoben und die Neugier der Menschen erloschen. Deshalb liebe ich Menschen auf der Bühne, weil sie dort 2 bis 3 Stunden leben dürfen und beim Publikum eine Sehnsucht nach Nähe und Vertrautheit auslösen, ohne dass diese je erfüllt wird, je erfüllt werden kann. Grünkens, das ist, erlauben Sie mir, wie gewohnt, nicht mehr als eine Schauspielerweisheit. Und Sick, Furtwängler ist eingenickt. So jedenfalls berührt mich das Problem der Schammaske kaum. Obwohl, bei meinen Besuchen in Goebbels Kabinett hätte ich mich ungern beobachten lassen. Musik ist eben ein Reinigungsritual, das Scham wegwäscht wie Schaum. Musik ist das einzig Echte. Das Psychische braucht künstliche Form. Tritt es nackt hervor, das habe ich immer wieder betont, trägt der Mensch das Risiko des Lächerlichen. Kommt jetzt wieder Heinrich Manns Professor Unrat, der ehrenwerte Mann, der... Es ist doch ganz einfach. Künstlichkeit verhindert, beschämt zu werden. Wer unentwegt echt sein will und mit offenem Visier antritt, sich mit entblößter Brust dem Feinde stellt, um als authentisch zu gelten, der taumelt von einer Situation der Erniedrigung in die nächste. Andererseits, die Maske der absoluten Schutzlosigkeit kann auch Schutz bieten. Nein, nein. Schutzlosigkeit lockt nur Feinde an. Das steht fest. Alles Kinderkram, meine Herren. Der Blick des Arztes ist schamresistent. Ein Operateur, der sich beim Schneiden schämt, ist lebensgefährlich für den Patienten. Wissenschaftliche Dokumente zum Beispiel über Senfgasexperimente an KZ-Häftlingen lassen sich immer vom Experten routiniert und absolut schamfrei überfliegen. Das ist objektiv und bedarf keiner Moral. Übrigens, es fehlt erneut Marianne Hoppe. Wie schon bei unserem ersten Treffen. Sind Sie eigentlich immer noch verheiratet, Sie beide? Wenn Sie so fragen, ich erinnere mich. 1933 war die Gründung des preußischen Staatsrates durch Göring. 3 Jahre später war dann unser erstes Treffen. September 36 war es gewesen. Gründgens hat uns ein Cabrio geschickt. Die Truppen im Rheinland sind, die bleiben im Rheinland. Aus! Aus! Aus! In der 11. Runde hat Max Schmeling den größten Triumph. Von Gönne, die Spiele von Berlin. Zum Feiern der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung. Halt eröffnet! Es versetzt in gereizte Stimmung, einem Schauspieler zu begegnen, der auf der Bühne Gesten der Frivolität oder der Verzweiflung genauso gut vorführen kann wie mit Pokerface Zynismen von Königen. Als Mensch ist er womöglich eine Unperson. Eine graue Figur. Ein unbeschriebenes Blatt. Er soll ein geschliffener und großer Bürokrat sein. Selbst Theo Ling, einer seiner Stars, muss ihm den Leitsordner bringen mit den Belegen. Wenn wir die Einladung abgelehnt hätten, wäre Göring gekränkt gewesen. Er ist in diesen Dingen so empfindlich. Herrlich ist sein Domizil schon. Ein feudaler Landsitz. Man könnte sagen, er strahlt preußische Einfachheit aus. Dass auf diesem Anwesen preußischer Kanzler heute einer vom Theater residiert. Mit Mitte 30 ist er gut ein Vierteljahrhundert jünger als ich. Der Generalintendant des preußischen Staatstheaters mit seinen 1452 Angestellten. Wahrscheinlich das gleiche Kaliber wie Karajan. Oberflächlich, erfolgsgeil und technikaffin. 25 bis 30 Zimmer sollen es sein, genau weiß ich es nicht. Man hat es mir vertraulich gesagt. Dazu eine Scheune, ein Tennisplatz, Ställe, ein Gemüsegarten, ein Gewächshaus, Blumenbeete und Obstplantagen und Bedienstete. Er hat es von dem Erben dieses jüdischen Bankiers erworben. Von dem Ernst Goldschmidt. Zu einem sehr niedrigen Preis. Gründgens fragt nicht viel, er nutzt die Gunst der Stunde. Ja, Goldschmidts Gut war mit einer Hypothek belastet, hat man mir gesagt. Also muss er doch froh gewesen sein, etwas dafür zu bekommen. Aha. Der Hausherr begrüßt uns in einem einfachen Zweireiher. Weil er nichts ist, kann er alles sein. Das sagte schon Diderot über den Schauspieler. Für mich gilt, der wahrhaft Böse spielt kein Theater. Der geht bis zum bitteren Ende, bis es todernst wird. Hamlet wäre ein gutes Thema fürs heutige Gespräch. Für mich hat Gründgens ihn nicht als ewigen Zweifler gespielt. Er spielte ihn mit dem gleißenden Hohn eines Höllenfürsten, mit einer bedrohenden Schweigsamkeit, aus der blitzschnell die überraschende, tödliche Tat hervorbrechen kann. Ach was, Gründgens Hamlet, das war nur ein preußischer Leutnant mit neurasthenischen Zügen. Ein Draufgänger mit nervösen Störungen, hat angeblich der Mann Klaus gesagt. Sagte man mir. Kennen Sie die Geschichte mit dem völkischen Beobachter? Der hatte Gründgens als Dekadent entlarvt. Hamlet, dieser Held, ich zitiere, reinsten nordischen Blutes und Geistes, wäre bei ihm zu einem Nachfolger von Oscar Wildes Dorian Gray geworden. Zu einem amoralischen Gentleman als Verbrecher. Da hat er es mit der Angst zu tun bekommen. Gründgens soll noch am selben Tag die Grenze passiert haben, reiste bei Nacht und Nebel in die Schweiz. In Basel erreicht ihn Göring übers Telefon und bietet Gründgens Geleitschutz an, verbirgt sich für ihn. In Berlin zitiert Göring diese Völkischen im Dienste Goebbels herbei und unser Reichsfeldmarschall hat sie dermaßen zur Brust genommen, mit KZ gedroht soll er haben, dass Gründgens sie begütigend in Schutz nahm. So geht das Gerücht. Dass Göring ihn dann zum Staatsrat ernannte. Preußischen Staatsrat. Preußischen Staatsrat. Das ist nur konsequent. Mich kümmert Hamlet wenig. Ein Chirurg muss sich entscheiden und schneiden. Basta. Eigentlich bin ich nur mitgekommen, weil ich gehört habe, Goebbels will Marianne Hoppe zur Uferdiva machen. Und zu seinem Bettschatz. Wissen die Herren, ob die Hoppe... Eine Gesellschaft von Würdenträgern kam da also nach Gutzesen. Ein Chirurg, ein Dirigent, ein Jurist. Ich war vor allem neugierig auf die Inkarnation des Teufels als Staatsrechtler. Der fehlte mir noch als Rolle. Schmidt, glaubte ich, würde eine Spielernatur sein. Wie alle Süchtigen, davon besessen, in ein Reich einzutreten, in dem das Spiel aufhört, Spiel zu sein. Willkommen in meinem Reich. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung folgen konnten. Also, guter Gründgens. Ihr Gut ist einfach schön. Und gar nicht weit von Berlin. Und ihr Hamlet, das sagt ja auch Göring. Mein Faust, schon in der Spielzeit 32-33, der hatte es Göring angetan. Die Premiere konnte erst mit einer Viertelstunde Verspätung beginnen. Daran erinnere ich mich noch genau. Vielleicht war der Ministerpräsident Preußens nicht rechtzeitig mit seiner Toilette fertig geworden. Und als ich Mephistos Verse sprach, da hat der Göring, ich habe ihn natürlich genau beobachten lassen, geradezu gutherzig genickt. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. War er etwa mit seinem Zobelmantel da? Botschafter von Hassel hat mir gesagt, dass Graf Ciano, der italienische Außenminister, Görings Lust, sich in Schale zu werfen, als degutant empfindet. Zobelmäntel tragen in der Oper bei uns nur erstklassige Prostituierte, meint der Graf. Mich amüsierte die kindliche Freude unseres Mentors. Ein unglaublicher Gentleman war er eben doch. Ja, ohne seinen und Emmys Schutz wäre ich vom homophoben Mob der SS umgebracht worden. Emmy. Emmy Sonnemann, als sie noch auf der Bühne stand. Ich hatte ihr einige Rollen gegeben, sie war gut. Sie sicherte mir den direkten Zugang zu ihm. Mein damaliger Sekretär hatte davon profitiert. Der lebte mit mir auf Gutzesen. Und profitiert haben auch die jüdischen Frauen meiner Schauspieler. Künstlichkeit gehört zur Natur des Menschen. Meinen Leuten sage ich immer, machen Sie in Ihrem Privatleben, was Sie wollen, aber bringen Sie mit dem Alltag nicht auf die Bühne. Der Mensch ist dem Menschen verborgen. Und das ist gut so. Zeigen Sie das auf der Bühne. Künstlichkeit, meine Herren, ist der kürzeste Umweg zum Herzen der Menschen. An diesem Ort hier wird die Natürlichkeit der deutschen Musik wohl ganz vergessen. Im Konzertsaal. Marianne Hoppe hätte uns auf Gutzesen gut getan. Sie sollte gegen Joan Crawford und Marlene Dietrich antreten, gesund an Leib und Seele. Ich hätte sie auf Gutzesen gern erlebt. Der Leinwand entstiegen, in harmonischer Kooperation als Ehefrau Hoppe, von... Hoppe, Hoppe, Gründgens, die kriegen keine Kindgens. Und wenn die Hoppe Kindgens kriegt, dann sind sie nicht von Gründgens. Erinnern Sie sich noch an diese Verse? Die Berliner. Zum Wohle, die Herren. Meine Frau bittet sich zu entschuldigen. Sie filmt in Tirol und lässt grüßen. Wo die Natürlichkeit anfängt, hört die Schauspielkunst auf. Wer verlangt schon im Theater, die Welt genauso zu erleben, wie sie ist? Nur der Schein zivilisiert. Es dürfte die Herren nicht erstaunen, wenn ich gestünde, zu jener Sorte Mensch zu gehören, die allen Glauben verloren hätten. Es sei denn, es geht um den Glauben an das Unechte. Der Glaube an das Unechte. Mit dieser Stimme gesprochen wirkt er da schon sehr authentisch. Außerhalb der Bühne bin ich, wie die Herren wissen, und wir sind es schließlich alle, abhängig von Görings Wohlwollen und Goebbels Stillhalten. Auf der Bühne bin ich der Herr im Haus. Hier gilt Gratians Devise: Das Sein des Souveräns bedarf des Scheins. Was nicht erscheint, ist hier nicht nennenswert. Als Jurist und Staatsrechtler erkläre ich, die Verbindung von Schein und Souveränität ist ein Kurzschluss. In Ausnahmesituationen durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik des zivilen Lebens. Die Dynamik des Staatswesens erhält sich nur dadurch, dass von Zeit zu Zeit die Fassaden zivilisatorischen Scheins unter dem Ansturm dessen, was man als barbarisch hat ausgrenzen wollen, zerbrechen. Das braucht der Staat. Das revitalisiert ihn. Gründgens, Sie haben als Mephisto pathetisch ausgerufen, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und genau das ist das Schicksal ziviler Scheinwelten wie jener der Weimarer Republik. Der Leviathan. Auf dem Feld des Politischen kann sich niemand den Luxus eines ungetrübten Gewissens leisten. Da muss ich ausnahmsweise unserem Staatsrechtler Recht geben. Schmerzlich habe ich erfahren, dass alles Psychische, das sich nackt hervorwagt, das Risiko der Lächerlichkeit birgt. Heinrich Manns Professor Unrat zeigt das bestens. Bei Unrat war es das Weib, dem er erlag. Durch Künstlichkeit gepanzert, hält man dagegen vieles aus. Die Maske schützt vor Bloßstellung und adelt die Seelen einer erlesenen Schar. Ich verstehe das alles nicht. Auf der Kinoleinwand fände ich dieses Evangelium der Kälte erregend. Doch wo bleibt das echt in der Vertrauenssphäre unserer Berufe? Im Operationssaal der Charité oder am Dirigentenpult der Berliner Staatsoper? Bei Beethoven unmöglich, Beethovens Symphonien mit der kalten Luft der Maske zu impfen. Ein Urgestein wie Beethoven steht jenseits aller Tätigkeiten mit Masken. Gründgens, Ihre Sprüche sind schauspieleraffin. Die Herren sind mit den Gedanken woanders. Zurück zu Gratians Handorakel. Mit Maxim Nummer 153 möchte ich Sie für heute entlassen. Keinen allzu deutlichen Vortrag halten. Die meisten schätzen nicht, was sie verstehen, aber was sie nicht fassen können, das verehren sie. Guten Abend, meine Herren. Ich habe die Ehre, den Duce Italiens Wir haben die Juden beseitigt und Führung und Repräsentanz des deutschen Geisteslebens der Nation und der Welt gegenüber wieder in deutsche Hände. Wir sind nun in die Luftschutzhauptschule der Ostgruppe gegangen. Denn Heinz und Wolfgang möchten zu gern einmal eine Volksgasmaske in der Hand haben und vielleicht auch aufsetzen, wenn es der Herr Ausbildungsleiter an. Das nächste Mal traf sich unsere Runde doch im Oktober 37. Der Staatsrat war lange nicht mehr einberufen worden. Da lag es nur nahe, bei sich zu Hause zu empfangen. Wir fuhren aber stattdessen nach Karinhall. Göring war natürlich von unserem inoffiziellen Treffen auf Gutzesen unterrichtet worden und ließ uns herbeichauffieren, damit wir in seiner jüngst eingeweihten Residenz tagen sollten. Es gab eine Menge politisches Hintergrundrauschen 1937. Schmidt hatte bereits 36 nach Attacken der SS seine Partei- und Ehrenämter verloren. Ihm blieb nur der Berliner Lehrstuhl. Also, ich empfinde es als Genugtuung, von Göring persönlich eingeladen worden zu sein. Er hat zugestimmt, dass ich im kleinen Kreis das Herzstück meiner politischen Philosophie vortrage. Seine Ehrenrettung und ein klarer Beweis, dass mir Unrecht... Der preußische Finanzminister Poppitz, hat man mir gesagt, klagt über die irrsinnigen Summen, die der Bau von Karinhall verschlungen hat. Wenn Göring dort weilt, wären an zwei Fahnenmasten auf der Dachterrasse die Standarten des Oberbefehlshabers der Luftwaffe und die des Reichsjägermeisters. Sehen Sie sie? Ich sehe nichts. Keine Fahne. Ich sehe auch nichts. Kaum waren wir diesem Mercedes-Cabriolet entstiegen. Das war einer von Görings Staatskarossen. Staatswagen für Staatsräte, das... Das war noch nichts. Denn da kam schon Emmy Göring auf uns zu. Filmreif strahlend, mit tippelnder Schrittfolge bei ausgebreiteten Armen. Mit der Hoppe hatte ich gewettet, wie Emmy uns empfangen würde. Ich hatte gesetzt, dass sie als Gattin des Reichsforstwarts mit einem herbstlichen Kostüm auftreten würde. Am Schoß der hüftlangen Jacke eine beschwerende Silberfuchsverbrämung, zur schwarzen Wolle ein weichgeraffter Einsatz aus glänzendem Satin. Sie trug ein formschön komponiertes Modell aus weißem, kreppartigen Gewebe. Wie sich herausstellt, war der Hausherr verhindert. Vorbei sind wir an Franz von Stucks Bronzestatue, reitende Amazone. Vorbei am Gymnastikraum mit Sportgeräten. Ein Geschenk der Kosmetikfabrikantin Elizabeth Arden, hat man mir gesagt. Vorbei am Löwenzwinger und an den Hirschgeweihen vorbei. Und vorbei am Wirtschaftsflügel, wo auf 100 Quadratmetern Görings elektrische Modelleisenbahn mit ihrem 600 Meter langen Schienennetz aufgestellt war. Das Kind im Manne, sagte sie. Schließlich führte sie uns in den freundlichen Wintergarten mit seinem Springbrunnen. Um sich gleich zu verabschieden. Und sie hinterließ einen zarten Hauch von Elizabeth Ardens Parfum. In meinem Vortrag geht es heute um eine ernste Sache. Um den Feind. Nichts hat mir, wie die Herren wohl wissen werden, so viel Feindschaft im demokratischen und liberalen Lager eingetragen, wie die ersten beiden Sätze meiner Schrift »Der Begriff des Politischen«. Sie lauten: Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn. Auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und Motive zurück. Da Demokraten und erst recht liberale Demokraten sich eine Welt ohne Feinde vorgaukeln, war ihre unerbittliche feindschaftliche Reaktion verständlich. Feinde sind für die nur Verhandlungs- und Geschäftspartner, die sich zeitweise hinter der Schreckmaske einer Angriffsdrohung verstecken. Schmidt hatte sich in Karin Hall schnell und ohne Überleitung ins Feuer geredet. Der Feind, denken die in ihrer Naivität, der Feind tue nur so martialisch, um seine Verhandlungsposition zu verbessern. Das erinnert an Hundehalter, die ihren scharfen Hund loslassen mit der Bemerkung, er wolle ja nur spielen. Für Demokraten finden alle Konflikte im Palaver des Parlaments ihre Lösung. Gut, gut. Feindschaft zwischen Publikum und Schauspieler spüre ich am Anfang jeder Vorstellung. Schwerstarbeit, die man auf sich nehmen muss. Die meisten Schlüsselbegriffe der Politik sind theologischen Ursprungs. Ein Aspekt, mit dem ich die Herren heute nicht behelligen will. Ich fordere sie vielmehr auf, das Glas zu erheben auf den vielleicht einzigen Staatsmann und Gentleman im Reich. Auf Hermann Göring. Aber mit einem kleinen Exkurs zur politischen Anthropologie will ich sie doch noch quälen. Alle echten politischen Theorien gehen davon aus, dass der Mensch ein von Natur aus gefährliches Wesen ist. Alle echten politischen Theorien gehen davon aus, dass der Mensch ein von Natur aus gefährliches Wesen ist. Prüft man alle Staatstheorien auf ihre Anthropologie, kann man sie danach einteilen, ob sie bewusst oder unbewusst einen von Natur aus bösen oder einen von Natur aus guten Menschen voraussetzen. Hobbes, Spinoza, Pufendorf. Selbst der konservative Plessner hatte den Menschen als ein gefährliches Wesen erkannt, das durch den starken Staat in Form gebracht werden müsse. Und zwar gerade dann, wenn es dem Menschen nicht aus eigener Kraft gelingt. Gegen die Versuche, die dunkle, auf Aggression geeichte Natur des Menschen aus dem Verborgenen hervorzuholen, nachdem diese lange durch mächtige Fassaden der liberalen Selbsttäuschung verdeckt wurde, wird bis heute Widerstand geleistet. Die Einsicht, machttriebgesteuert zu sein, erträgt der Liberale nicht. Meine Herren, wir haben zu lange in einer Kultur gelebt, deren Zweck darin bestand, uns selbst über diese unsere Neigung hinwegzutäuschen. Das muss erkennbar gemacht werden. Und mein Konzept von Freund und Feind bringt Licht in die Tabuzonen des Liberalismus, in das von ihm negierte und verdunkelte Kriegs- und Bürgerkriegsfeld. Destruktionslust und Todestrieb als Botensatz von Musik? Nein, im Konzert hier vorzuführen, wie das schwarzgallig Böse die Silberhülle des humanistischen Gymnasiums durchbricht. Auf der Bühne geistreich noble Schurken darzustellen, das dürfte aber dann doch mein Metier sein. Ihr Unverständnis, meine Herren, verzeihen Sie, ist spürbar. Ich muss verständlicher werden. Die Sachgebiete des moralischen, ästhetischen und ökonomischen beruhen auf Unterscheidungen wie gut und böse, schön und hässlich, nützlich und schädlich. Als Kriterium des Politischen ergibt sich die Unterscheidung von Freund und Feind. Der Feind ist kein Rivale im Kampf um eine Frau, kein Zahnarzt, der ohne Betäubung Wurzeln zieht, kein Konkurrent auf dem Markt oder im Konzertsaal wie Karajan. Sie können ja alles behaupten, Schmidt, aber Karajan ist doch kein... Feind ist, wer in einer konkreten Situation durch sein Anderssein die eigene Existenz bedroht. Die Bestimmung des Feindes enthält darum im Ernstfall immer auch die Möglichkeit seiner physischen Tötung. Theoretisch, meine Herren. Rein theoretisch, ja, aber implizit. Ach, Sie meinen das außenpolitisch, Schmidt. Aber Sie haben an der Front keine Kugel pfeifen hören, wie man so sagt. Somit gründet Ihre Theorie auf die Erfahrung der Revolution, des Bürgerkriegs. Aber von Bürgerkrieg war hier bisher nicht ganz Rede. Nein, ich meine... Es fasziniert diese Gedankenwelt trotz allem. Meine Herren, sie hat eine dämonische Kälte und ist ästhetisch sehr reizvoll. Nein, ich meine... Ich will wissen, ob die Theorie einen Richtwert für die medizinische Praxis hat. Ernstfälle kommen bei jeder Operation vor. Auch gibt es Patienten, die ich hasse. Ernst ist im Übrigen schon deshalb garantiert, weil jede Operation tödlich ausgehen könnte. Also ich genieße ein Leben ohne Feindberührung, lieber Sauerbruch. Oder stimmt die Theorie erst jetzt, Schmidt, nachdem Sie durch die SS-Juristen Ihre Parteiämter verloren haben? Horribile dictu, Ihr eigentlicher Feind befindet sich im Freundeslager. Nein, so geht das nicht. Sie erinnern sich, in der Weimarer Republik lebte man als Mitglied einer Religionsgemeinschaft, einer Gewerkschaft oder einer universitären Gemeinschaft von Wissenschaftlern, einer Familie, eines Sportclubs. Man lebte, kurz gesagt, in einer Pluralität von Treueverpflichtungen und Loyalitäten, die nicht unbedingt maßgeblich für alles Übrige war. Derartige Pluralismen waren im liberalen Rechtsstaat möglich. Welche Verbindung entscheidet aber im Konfliktfall, im Krieg? Erst die Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind schafft eine politische Einheit, die existenziell tiefer reicht. Die Kategorie des Feindes ist zumindest für den Kriegsfall klar und prägnant definiert. Schleierhaft bleibt, in welcher Gestalt für Sie, Schmidt, der Freund erscheint. Freundschaft ist ein weißer Rabe in Ihrer rabenschwarzen... Und dann wurde die Tür in Karinhall aufgerissen. Die Bediensteten standen stramm. Kinder, Kinder, wo hat man euch versteckt? Fragte er, jovial wie immer. Ganz schlicht, wie er war, in seiner schneeweißen Feldmarschalluniform. Herr Göring hatte sich sofort entschuldigt für sein bisheriges Fernbleiben. Worüber diskutieren Sie? Fragte er. Über den Feind? Weitermachen! Leider habe ich keine Zeit, sagte er. Und weg war er. Wo war ich stehen geblieben? Der Staat hat die Möglichkeit, Krieg zu führen und damit offen über das Leben von Menschen zu verfügen. Das Jus Belli. Das bedeutet, die staatliche Verpflichtung zum Kriegseinsatz setzt den Anspruch des Einzelnen auf das eigene Leben schlagartig außer Kraft. Als letzter Leibarzt Hindenburgs sage ich, nach einer Kriegserklärung hat der Staat, der dem Einzelnen zuvor jede Gewalttätigkeit untersagt hat, das Recht, über Nacht das Tötungsverbot der zivilen Gesellschaft aufzuheben. Das leuchtet ein. Ja, das ist absolut einleuchtend. Aber, meine Herren, die Leistung eines normalen Staates besteht doch vor allem darin, innerhalb des Staates und seines Territoriums eine vollständige Befriedung herbeizuführen. Ruhe, Ordnung und Sicherheit herzustellen. Und dadurch die normale Situation zu schaffen, welche die Voraussetzung dafür ist, dass Rechtsnormen überhaupt gelten können. Diese Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt aber in kritischen Situationen dazu, dass der Staat als politische Einheit von sich aus, solange er besteht, auch den inneren Feind bestimmt und bestimmen muss. Dass ein innerer Feind bestimmt werden muss, um die Einheit des Staates zu gewährleisten, scheint logisch zu sein. Inwiefern sind in meinem Orchester die jüdischen Musiker innerstaatliche Feinde, die entfernt werden müssen? Das sind Deutsche von echtem Schrot und Korn. Ich selbst hätte besser die Passagen aus der Begriff des Politischen vorlesen sollen. Dann hätten die Herren an den Dialektiker Mephisto denken müssen. So dagegen endet die Negation des Feindes in Tötungspraktiken, in denen nichts aufgehoben wird. Tod bleibt tot. Lebensgefährliche Theorien gehören auf die Bühne. Vielleicht berührt Schmidt mit seiner Freund-Feind-Formel Ursprünge des dramatischen Theaters. Wo verorten Sie denn nun, lieber Schmidt, den Feind? Wenn man im Feind nur den äußersten Intensitätsgrad einer Gefahr erkennt, dürfte der Feind eigentlich gar keinen geografischen, ethnischen, klassenmäßigen oder religiösen Ort haben. Also ist er überall, wie Satan. Das stimmt, streng genommen. Und ich habe bereits gesagt, es gibt auch eine theologische Komponente. Wir hätten Schmidt nicht auffordern dürfen, seinen Begriff des Feindes zu erläutern. Als wir ihn hörten, wussten wir nicht mehr, ob es überhaupt noch Freunde gibt. Vielleicht ist die Freund-Feind-Theorie auch Schnee von gestern. Kein Schnee von gestern war die Volksgemeinschaft. Die war am Pol der Freundschaft angesiedelt. Jeder bekam zu spüren, dass Volksgemeinschaft die höchste Stelle im Wertsystem der Nazis einnimmt. Aber je näher man den Begriff betrachtet, desto hohläugiger schaut er zurück. Braucht es wirklich all des theatralischen Aufwands und der Bühnenbilder, um die Illusion der Volksgemeinschaft neu zu erzeugen? Kennen die Herren das Foto, auf dem meine Hoppe, die Marianne, dienstverpflichtet für die Wochenschau Suppe ausschenkt? Köstlich. Berliner Autoschau, Hitlers Geburtstag, Bayreuther Festspiele, Rundfunkausstellung, Heldengedenktag, Müttergedenktag, 7. Mai, 1. Mai. Durch das Jahr zieht sich ein Zyklus der Volkwerdung. Das heißt, die Volksgemeinschaft ist von Natur aus künstlich und bedarf der Inszenierung. Hör Sie mir auf. Nein, in der Inszenierung der Volksgemeinschaft, da ist uns die Sowjetunion haushoch überlegen. Sie hat für Film und Kunst mühelos ihre Besten einspannen können. Leni Riefenstahl, die mag zwar ein ähnliches Kaliber sein, aber ihre Art, die Haut des weiblichen Körpers gleichsam zu metallisieren, die halte ich für unerotisch. Kennen Sie den Witz? Das deutsche Volk ist sich einig darüber, dass es wegen seiner Uneinigkeit einen Führer braucht. Endlich einmal etwas Erheiterndes. Und haben die Herren denn nie von Pervetin gehört? Dieser Beitrag zur Volksgemeinschaft müsste einmal untersucht werden. Unterhaltungen verwässern die Schärfe des Begriffs. Daher mein Ekel vor dem Palaver eines Parlaments. Ich halte daran fest, dass Volksgemeinschaft ein Ergebnis der innerstaatlichen Feinderklärung ist. Gemeinschaften bedürfen äußerer und innerer Gefahren, um sich zu konstituieren. Brecht sagt, ich boxe, also bin ich. Der eigenen Identität als Individuum wird man erst in der Feindberührung inne. Ergo schließt Deutschland einen Nicht-Angriffspakt mit Sowjetrussland ab. Einer Meldung aus Danzig zufolge wurde heute die Stadt im Süden und Westen von einer gemischten polnischen Division umschlossen. An einem heißen Spätsommerabend 1939, August war es, trafen wir uns zum dritten Mal. Es war in der Villa von Sauerbruch am Wannsee. Was, rief Sauerbruch aus, bei diesem schönen Wetter im geschlossenen Raum? Nein, das gehe nicht an. Ich werde nur im Garten sprechen. Gleich die Stühle hinausgeschafft und auf den Kiesplatz an den runden Tisch gesetzt. In unserer Runde dürfte sich herumgesprochen haben, Furtwängler, dass Polen in 3 Tagen vernichtend geschlagen sein wird. Die Karten sind gemischt. Ein wenig Ablenkung im Garten kann nicht schaden. Ja, meine Lehrjahre des Kriegs. Ein unverzichtbarer Gewinn an Erkenntnis für die Konstruktion von Prothesen. Am heutigen Abend will ich deshalb den 3 Herren, die wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung von den Werkstätten der Medizin haben, eine Einführung in die Prothesenkunde geben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie ideal die Experimentierbedingungen im Krieg gewesen sind. Die Entwicklung von neuen Operationsmethoden und Prothesen hat im Weltkrieg einen bedeutenden Aufschwung genommen. Mehrere männliche Gestalten lungerten bei Sauerbruch im Geäst, was nicht nur ich etwas unheimlich fand. Nur Schmidt war von uns Parteimitglied. Und Schmidt war abgesägt. Die Kriegschirurgie arbeitete genauso effizient wie die Heereslogistik, mit der sie nicht nur seit Verdun verzahnt war. Die schiere Menge an Versehrten hatte die Chance auf tragfähige statistische Forschungsergebnisse in bisher unbekanntem Ausmaß erhöht. In den Feldlazaretten standen so viele Amputierte als Versuchspersonen zur Verfügung wie nie zuvor. So könnte man die Sache mit dem Krieg auch sehen. Es hat etwas Entlastendes, von Statistiken auszugehen, statt über Schein und Sein oder Volksgemeinschaft zu parlieren. Eben. Das Ergebnis ist eindeutig. Seit Menschengedenken hatte man versucht, den Verlust von Hand und Arm durch bewegliche Ersatzglieder zu kompensieren. Im Weltkrieg habe ich eine Operationsmethode erfunden, mit der nicht nur einzelne Sehnen, sondern Beuger und Strecker so kanalisiert werden, dass nach Einfügen eines Elfenbeinstiftes am Armstumpf Übertragungsketten an die Muskulatur angeschlossen werden können. Wie bei normalen Arbeiten kann die Muskulatur als Antrieb der Handbewegung genutzt werden. Eine kurze Pause entstand. Wir tranken Champagner. Und wie auf ein verabredetes Zeichen traten diese Männer aus dem Schatten des Gebüschs hervor. Im Licht des zu Ende gehenden Tages war zu erkennen, dass sie mit künstlichen Unterarmen ausgestattet sind. Das ist Sauerbruchs Show, dachte ich. Er lässt seine ehemaligen Patienten vorführen, zu welch feinen Manipulationen die mechanischen Hände fähig sind. Wahre Wunderwerke sind das ja, Sauerbruch. Offenbar sind es ihre Männer gewohnt, als Probanden so schamfrei aufzutreten. Ihnen ist der schmerzliche Ausdruck der Versehrtheit überhaupt nicht anzusehen. Abtreten! Eine reizende Inszenierung. Ich habe Ihnen einen Obolus als Taschengeld versprochen. Wenn ich mich recht erinnere, hat dieser Exilant und Webern-Enthusiast Adorno gesagt, dass alles Grauen immer nah am Lachen sei. Nur auf diese Weise könne es als Rettendes erkannt werden. Da ist nichts mehr zu retten. Geistvoll, diese Juden. Lassen Sie uns gehen. Ja, die Intensität des Lebens nimmt zu. Sie elektrisiert. Übertragen wir aus der Krolloper in Berlin die auf Befehl des Führers einberufene Sitzung. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich fand es überflüssig, sich in Kriegszeiten überhaupt noch zu treffen. Und wir wollten... Unser viertes Gespräch fand bei mir in der Charité statt. Im April 43 war es. Die unter persönlicher Führung des Generalfeldmarschalls Paulus heldenhaft kämpfende südliche Kampfgruppe wurde auf engstem Raum zusammengedrängt. In Stalingrad setzte der Gegner gestern von den zahllosen schweren Waffen, Panzern und Flugzeugen der Bolschewisten überwältigt. In der vergangenen Nacht fand auf die Reichshauptstadt ein britischer Terrorangriff größeren Ausmaßes statt. So, hoffentlich stört mich keiner mehr. Meine Herren, willkommen. Es geht heute um Ernst Jüngers Essay über den Schmerz. Mir ist Jüngers steile These zu heroisch. Ob Jünger damit soldatischen Heroismus oder Apathie nach Stalingrad rechtfertigt oder nicht, viel interessanter bleibt seine hellsichtige Diagnose, die er der Weimarer Zeit ausstellt. Es sei eine Gesellschaft, die den Schmerz aus den Binnenräumen an die Ränder vertreibt, wo in Kliniken, Gefängnissen und Kasernen Spezialisten des Schmerzes ihrer Tätigkeit nachgehen, während die Illustrierten mit Vorliebe Bilder von tragischen Unfällen, Flugzeugabstürzen, tödlichen Autokarambolagen und Naturkatastrophen in den Innenraum der Gesellschaft einspeisen, wo sie wie Drogen inhaliert werden. Arbeit eines stoischen Bewusstseins ist dabei kaum mehr erforderlich. Die Abspaltung des Schmerzes wird, das hat Jünger richtig erkannt, den Bildern populärer Zeitschriften und Magazinen überantwortet. Ataraxia, Herzenskälte, entsteht im Öffentlichkeitsraum liberaler Staaten automatisch. Dafür sorgen die Presseorgane. Den Konzertsaal stelle ich dagegen. Er bleibt ein in Schönheit eingehegter Raum für unendliche Empathie. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D-Day has come. Ein letztes Mal trafen wir uns folgerichtig in meinem Dirigentenzimmer im Juli 1944. Meine Herren, ich leide noch immer an einer Entzündung des Halsnackenwirbels und so bitte ich, schonen Sie mich. Darum hängt sein linker Arm so oft schlapp herab. Ich lege heute nur noch eine Platte auf. Beethovens Fünfte. Aufgenommen am 30. Juni vergangenen Jahres mit meinen Berlinern. Ja, schön. Schön ist es bei Ihnen, Maestro. Lieber Zara Leander. Nein. Sprechen Sie. Also gut. Wo dieser Tage so viel von Gemeinschaft die Rede ist, will ich mich darauf konzentrieren, wie im Konzertsaal eine Hörgemeinschaft hergestellt wird. Wir brauchen den gehegten Klangraum des musikalischen Gemeinschaftserlebnisses im Konzertsaal. Der ist das letzte Residuum unserer Kultur. Wenn sich der Krieg nicht mehr begrenzen lässt, wie es nach den jüngsten Entwicklungen zu sein scheint, ist der Konzertsaal bald der einzige Ort, an dem die Rhythmen der Gemeinschaft als Wellenschlag unseres Kosmos zu spüren sind. Das ist doch Romantik. Man kann das für Romantik halten. Mein Konzertsaal ist kein politisches Vakuum, sondern ein Brunnen werthaltiger Energien der deutschen Kultur. Nichts ist mehr eingehegt. Nicht der Krieg, nicht die Gemeinschaft, selbst die Hörgemeinschaft nicht. Oder trauern Sie, Furtwängler, dem Ring nach, den die Truppen der Roten Armee um den Kessel von Stalingrad geformt hatten? Unsinn. Die Niederlage von Stalingrad ist für mich wie ein Schlag unter die Gürtellinie. Heilige Einfalt. Ich geb's auf. Ich wollte noch nie eine Gemeinschaft bilden. Am wenigsten eine Verschworene. Es gibt etwas, das Geheimnis der Geheimnisse, nämlich die Freiheit des Einzelnen, der sich nicht um sein Ich betrügen lässt. Schmidt, so geht das jetzt nicht. Denken Sie an Karin halt. Denken Sie an die Volksgemeinschaft. Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt. Kollaborateure der Niederlage wollten wir auf keinen Fall sein. Man zitiert nie vollständig. Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Wir sind nichts ohne Gegner. Und am Schluss, und er wird uns, wir ihn zum selben Ende hetzen. Furtwängler, wie war das noch damals? Sie hatten doch am 19. April 1943 dem Führer in einem Weiheakt einen künstlerischen Gruß mit Bachs Er und Beethovens Neunter entboten. Hitlers Geburtstag wurde in Filmaufnahmen festgehalten. Das alles wurde schnell zu meinen Gunsten entschieden. Ich sehe heute mehr und mehr, wie richtig ich trotz allem instinktiv gehandelt habe. Wäre ich heute mit derselben Situation konfrontiert, würde ich mich in der Hauptsache ebenso verhalten. Kunst steht in Wahrheit über den Nationen. Darf ich zitieren? Die Legende ist wichtiger als das, was wirklich ist. Wer seine Vergangenheit nicht mehr fälschen kann, ist tot. Opportunismus wird dem Künstler als Grundrecht zugebilligt. Kriminell hab dann ich, Karl Schmidt, immer diejenigen bezeichnet, die einen unmittelbaren Zugang zur Spitze, zu Hitler hatten. 1933 begrüßte ich die Zusammenfassung aller nationalen Energien im NS-Staat und das Recht der Regierung zu eiserner Unerbittlichkeit. Das war nationalkonservativer Grundkonsens. Ich war Hindenburgs Leibarzt. Unsere Berliner Bankkonten? Sie wurden beschlagnahmt. Und die Safes erbrochen. Der Staatsrat und seine Mitglieder, wir waren als Gegengewicht gegen den Parteibetrieb gedacht und meine, ja, komplizierten Theorien zu Staats- und Völkerrecht wurden durch die Lautverstärker der NS-Presse verfälscht. 6-mal wurde ich nach Kriegsende von den Russen mitgenommen und wieder freigelassen. 1946 sogar aufgrund von eidesstattlichen Erklärungen meiner antifaschistischen Theaterfreunde wie Ernst Busch und Gustav von Wangenheim. Sollte ich ideologisch für Tendenzen des Rechtsdenkens im Dritten Reich mitverantwortlich sein, so bleibt es dabei, dass dieser Tatbestand nicht justiziabel ist. Es zählt zum Berufsrisiko jedes Staats- und Völkerrechtlers, im Bürgerkrieg zwischen die Mahlsteine des Terrors zu geraten. Denn ich wusste nichts von der Situation in den Lagern. Ich verweigerte den Hitlergruß und betonte schon 1933, es sei mir letztlich egal, ob ich einen deutschen oder chinesischen Blinddarm operiere. Als ich 1946 aus dem Lager kam, besaß ich eine alte Militärhose und eine schilfleinene Jacke. Meine Berliner Wohnung war in Rauch und Flammen aufgegangen. Und mein kleiner Besitz, 40 Kilometer von Berlin entfernt, bis auf den letzten Stuhl und den letzten Wassertopf ausgeräubert. Ich war Beobachter eines historischen Prozesses, der sich ohne mein Zutun ins schicksalhaft Totalitäre verrannt hat. Hitler habe ich nicht erfunden. Meine Herren, wir sehen uns wieder. Ich bin zwar schon seit 1947 Generalintendant der städtischen Bühnen in Düsseldorf. Man hat mich aber gebeten, die Leitung des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg zu übernehmen. Bravo! Ich gratuliere. Die Pose der Natürlichkeit kann der Mensch ohnehin nur für begrenzte Zeit aufrechterhalten. Die europäische Komödie bietet einen reichen Fundus an Schamsituationen. Hamburg ist das Tor zur Welt. Wo die Kunst der Verstellung triumphiert, ist der Reiz der Demaskierung groß. Im Schamtheater liegt die Seele auf der Hautoberfläche. Ein schöner Satz. Wo haben Sie den denn her? Wieso stimmt das alles unsere Runde so heiter? Die Staatsräte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Helmut Lehten. Die Rollen und ihre Sprecher: Wilhelm Furtwängler, Jens Wawrczyk, Gustav Gründgens, Patrick Güldenberg, Ferdinand Sauerbruch, Christian Redl, Karl Schmidt, Werner Wölbon. Cello: Pia Maisch. Ton und Technik: Martin Vögele und Tanja Hiesch. Regieassistenz: Diana Müller. Hörspielbearbeitung und Regie: Frank Hertweg und Manfred Hess. Produktion: Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie: Manfred Hess.